Kaum war die Meldung von der Einigung verkündet, dementierte die Ur-AfD die Nachricht. In einer gestern Abend um 18.30 Uhr verbreiteten Pressemitteilung lässt Heiner Merz, Fraktionsvorsitzender der Ur-AfD-Fraktion, erklären, die AfD-Fraktion gibt bekannt, dass es sich hierbei um eine Falschmeldung handelt. Beide Fraktionen stehen noch mitten in den Verhandlungen rund um eine Vereinigung. Zuvor hatte der SWR gemeldet, Jörg Meuthen sei auf der Klausurtagung in Titisee-Neustadt, nahe dem Feldberg, mit absoluter Mehrheit der 22 Abgeordneten der Rest-AfD sowie der abgespaltenen ABW zum neuen Fraktionschef gewählt worden. Ob den beiden zerstrittenen AfD-Flügeln eine Einigung gelungen ist, bleibt also weiter unklar. Allerdings ist das selbstgesteckte Ziel, bis heute im Laufe des Tages eine Entscheidung herbeizuführen. Zur Spaltung der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag kam es nach einem Streit über den Umgang mit dem Abgeordneten Wolfgang Gedeon. Zunächst stand Gedeon unter Antisemitismusverdacht. Zwei Gutachter stuften Publikationen des Arztes in der Folge als antisemitisch ein. Doch nicht alle AfD-Abgeordneten wollten der Aufforderung Meuthens folgen und Gedeon aus der Fraktion ausschließen. Mit Meuthen verließen danach 12 weitere Abgeordnete die Ur-AfD und gründeten die Alternative für Baden-Württemberg, ABW. Was wir hier getan haben, unter Schmerzen und alles andere als gern, ist ein Akt politischer Konsequenz, der leider notwendig wurde. So Meuthen wenige Wochen nach der Spaltung im baden-württembergischen Landtag und weiter. Wer sich nicht klar und eindeutig von extremistischen oder antisemitischen Gedankengut absetzt und abgrenzt, wird nicht in dieser noch neuen Gruppierung, von der ich zuversichtlich bin, dass sie bald Fraktion sein wird, aufgenommen werden. Das sage ich Ihnen verbindlich zu. Und wissen Sie warum? Weil wir es nämlich aufrichtig ernst meinen mit unserer klaren Kante gegen Antisemitismus. So ist das, liebe Kollegen, so ist das. Wo die klare Kante genau verläuft, darum dürfte es bis heute zwischen den beiden Flügeln gehen. Zwar wurde ein Mediator hinzugezogen und man soll sich auch in den vergangenen Wochen wieder langsam genähert haben. Ob das alles am Ende zu einer Wiedervereinigung reicht, bleibt bis jetzt offen. Für Meuthen könnte sich am Titisee seine politische Zukunft entscheiden. Kann er nicht als wiedergewählter Fraktionschef einer geeinten AfD nach Stuttgart zurückkehren, wird er auch in seinem Amt als Bundesvorsitzender angreifbarer. Schon heute hängt ihm der Ruf des Spalters an. Seine rechtspopulistischen Freunde auf Bundesebene werden das nicht lange mitmachen. Denn die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat gezeigt, die AfD hat durchaus Personalreserven.